Welt ist eine Kugel, die in einem Gewehrlauf steckt. Und wenn die mal ins Rollen kommt, kann's passieren, dass man uns zu den Akten legt. Wie ein Aktienpaket, wie eine Schraube, die nicht mehr geht. Wie ein Kartenhaus, das zusammenfällt, weil man die Welt quält. Zerstören, doch die Menschen haben ihren Spaß bis zum Morgengrauen. Wir werden gestern aufs Morgen bauen und wieder einmal ausruhen. Es gab noch viel zu tun. Jeder gegen jeden und wir werden schon sehen. Jeder gegen jeden, aber alles.